Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Stefan Lux, ich bin 54 Jahre alt, vom Beruf Historiker, habe also den akademischen Grad des Magister Artium, Studium der Mittel- und Neuen Geschichte, Politikwissenschaft, Geografie und historischen Sozialforschung. Prüfung, also Magisterprüfung neuer Geschichte, gab es dann eine Frage in der mündlichen Prüfung, und zwar erläutern Sie Clausewitz Idee des absoluten Krieges. So, und das musste man dann da beantworten. Das war so eine Art Überraschungsfrage. Zum Glück wusste ich über Clausewitz Bescheid. Das gab dann also extra Punkte, dass man eine bessere Note bekam. So, ich bin Militärhistoriker. Befasse mich also mit deutscher, preußischer Militärgeschichte, mit europäischer Militärgeschichte. Und daher ist es also unumgänglich, sich mit Clausewitz zu befassen, sonst versteht man bestimmte Dinge gar nicht. So, wenn wir den Namen Clausewitz aussprechen, dann können wir auch gleich den wichtigsten Begriff oder die wichtigsten Begriffe nennen, für die er also auch maßgebend ist, was ihre Bestimmung anbelangt, also ihre Definition, nämlich Strategie und Taktik. So, wenn ich jetzt als interessierter Mensch wissen möchte, was Strategie und Taktik ist. In der heutigen Zeit gucke ich dann in der Regel bei Wikipedia nach, übers Internet. Da stelle ich also fest, da tut sich eine Seite auf und dann stehen da also verschiedene Liste, Strategie beim Militär, Betriebswirtschaft, Mathematik, Spieltheorie. Wenn ich dann also weiter klicke im Internet, beispielsweise die Militärseite aufschlage, dann bekomme ich da also Informationen. Allerdings sehr schlecht. Also nach meiner Auffassung hat diesen Artikel ein Elftklässler geschrieben und er hat das Thema nicht verstanden. Und wenn ich mich dann in der Weise damit befasse, dass ich sage, na gut, dann nehme ich halt eben ein klassisches Wörterbuch, sagen wir den Duden, gucke ich mal rein, ja, ein paar Grundinformationen. Dann sage ich mal, ja gut, dann nehmen wir mal ein etymologisches Wörterbuch. Also ein Wortherkunftsbuch, Duden beispielsweise oder Kluge im Deutschen, da bekomme ich ein bisschen mehr Informationen. Ich sage, ja gut, dann nehmen wir mal eine Stufe mehr, nehmen wir mal ein Konversationslexikon, Brockhaus oder Meyer, da bekomme ich noch mehr Informationen, etwa eine Spalte. Aber ich kann Ihnen garantieren, ich habe dann, wenn ich also 6 oder 7 Werke herangezogen habe, 6 oder 7 verschiedene Versionen von Strategie und Taktik geliefert bekommen. Also ich habe eine Art von babylonischen Sprachgehirn, wenn man so das ausdrücken möchte. Und in der Tat, es ist so, wenn man sich dann mit den klassischen Autoren befasst, ja, Militärautoren, der Begriff kommt also Ende des 18. Jahrhunderts in Europa auf, wenn man beispielsweise den Behrenhorst oder Rühle von Lilienstern oder mal einen anderen zu nennen, Herrn Jomini, liest, da gibt es immer recht technisch-fachliche Erklärungen von Strategie und Taktik, aber keine allgemeine, keine politische. Und da sind wir gerade dann bei Clausewitz, der hat dann also eine Begriffsbestimmung vorgenommen, die in meiner Auffassung zeitlos ist. Und Clausewitz ist auch derjenige, der nachhaltig die Bedeutung der Politik für den Begriff Strategie kenntlich macht. Alle diese, die ich gerade genannt habe, die bleiben halt eben im engen Militärbereich drin, versuchen das also militärfachlich zu klären, diese Begrifflichkeit, aber sie erkennen nicht das Gesamte, das Übergeordnete. Zwar geht auch Jomini beispielsweise sehr intensiv in seinem Hauptwerk Betrachtungen über die Kriegskunst, im Übrigen wenige Jahre nach Clausewitz erschienen, auf die Rolle der Politik für das Militär ein. Und erkennt auch das Primat der Politik an, genau wie das Clausewitz also nachhaltig vertreten hat. Aber er bleibt immer sehr eng in seinem militärischen Bereich, wogegen Clausewitz halt eben mehr ist. Clausewitz ist nicht nur Berufssoldat, Clausewitz ist nicht nur Direktor der Preußischen Militärakademie in Berlin, Clausewitz ist vor allen Dingen Philosoph. Und er ist einer, nach meiner Auffassung, nach Hegel und Fichte, der wichtigste Vertreter des deutschen Idealismus. Und wer also Clausewitz verstehen möchte, der muss zumindest ansatzweise sich mit der Philosophie des deutschen Idealismus befassen. Der muss also verstehen, was Dialektik ist. Etwa im Sinne von Hegel. Der muss wissen, dass Dialektik nicht ein zweideutiges System ist, der sich ausschließenden Gegensätze, sondern ein System ist, wo die beiden Gegensätze ein Teil des Ganzen sind. Und die Vorstellung der Gegensätze führt dazu, dass ich eine höhere Stufe erreiche, indem ich sie zusammenführe. Nennen wir mal das mal in Wörtern von Hegel, These auf der einen Seite, Antithese auf der anderen Seite, und dann führe ich das zur Synthese. Und das ist natürlich eine Sache, die also schwer verständlich ist. Aber es ist der Kern von Clausewitz, die Dialektik, und dass ich also verstehe, was er meint. Wenn er beispielsweise über Angriff und Verteidigung schreibt, dann sind das nicht gegeneinander ausschließende Gegensätze, sondern es sind zwei Dinge, die eins von einem Ding stammen. Und dann kommen wir nun rein in die Betrachtung von Clausewitz, wo wir also feststellen, dass er nicht einfach verständlich ist. Man kann ihn also nicht einfach ohne weiteres lesen und dann sagt er, gut, dann kann ich das also anwenden wie ein Handbuch, wie eine Anleitung. Das funktioniert so nicht, sondern man kann nur über das ständige Studium von Clausewitz ein Verständnis für ihn entwickeln und dann ihn richtig anwenden. So, und da sind wir nämlich auch schon dabei, dass wir also sehen, ich hatte das ja anfänglich ausgeführt mit der Begriffsverwirrung, die also existiert in der frei zugänglichen Literatur, da sind wir jetzt auch schon bei der Anwendung, der Übertragung von Clausewitz in die Praxis. So, also 1832, 33, 34 ist in drei Teilen nach seinem Tode 1831, also 1831 an Cholera gestorben, ist sein Hauptwerk vom Kriege erschienen. Er hatte generell immer gesagt, es soll erst nach seinem Tode veröffentlicht werden. Und seine Frau hat dann also seinem Wunsch Folge geleistet und hat also nach seinem Tod eben vom Kriege veröffentlicht. Und in Preußen hat man von vornherein den Clausewitz genommen und hat begonnen, den Offiziersnachwuchs mit seiner Philosophie auszubilden. Also sein wichtigster Schüler war Helmut Graf von Moltke, der Ältere, der berühmte Generalstabschef, der also die Kriege von 1866 und 70-71 geplant und durchgeführt hat. Und Moltke war also ein exzellenter Kenner von Clausewitz und hat dafür gesorgt, dass das preußische, sondern das deutsche Offizierskorps mit seiner Philosophie erzogen worden ist. Und sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg hatte Deutschland den Vorteil, dass wir ein mit Clausewitz durchgebildetes Offizierkorps hatten. Und wir sind auch nur in der Lage gewesen, diese Kriege in der Form zu führen, noch über diese Zeit zu führen und gegen diese Übermacht zu führen, weil wir ein nach Clausewitz durchgebildetes Offizierkorps hatten. Auf der anderen Seite waren unsere Politiker, also die politische Führung Deutschlands, nicht in der Form durchgebildet oder mit Clausewitz vertraut wie das Militär. Ein Mann wie Bismarck, der die politische Führung innehatte 1866, 70, 71, der hat durchaus im Sinne Clausewitz strategisch in der Politik gehandelt. Aber was danach kam, Kaiser Wilhelm II. Mit seinen zahlreichen Kanzlern, die er da hat wirken lassen. Oder das Dritte Reich, also Nationalsozialisten, die haben niemals auch nur ansatzweise Clausewitz politisch umgesetzt. Oder nur gedacht, darüber ihn heranzuziehen. Das war also undenkbar. Anders war das im Ausland. Man hat in Mitte der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts hat man sich also im Ausland Gedanken darüber gemacht, ja, wie ist es gekommen, dass die Preußen und die Deutschen das mächtige Österreich niedergerungen haben in 7 Wochen? Und wie kam es, dass also die deutschen Streitkräfte, die für damalige Zeit unbesiegbare französische Armee einfach vom Feld gefegt haben? Wie kam das? In dem Zusammenhang hat man also Clausewitz dann entdeckt und hat also erkannt, das ist der Schlüssel für den deutschen Erfolg. Und die ausländischen Politiker in den USA, in Großbritannien, in Frankreich und in Russland, die haben sich dann Clausewitz genommen und haben in seinem Sinne, seine Philosophie in der Politik umgesetzt. Und zwar sehr erfolgreich. Ja, wenn wir das denken, also Deutschland hat also 2 Weltkriege geführt und verloren. Warum? Einer der Hauptgründe ist, weil unsere Politiker nicht nach Clausewitz gehandelt haben, aber die gegnerischen Politiker, die Briten, die US-Amerikaner, die Russen und die Franzosen, die haben es getan. Und sie haben ihn auch verstanden. Anders verhält es sich beim Militär. Das ist eine interessante Geschichte. Man hat zwar Clausewitz bei diesen ausländischen Armeen gelehrt, aber man hat ihn verstümmelt. Beispielsweise einer der besten Kenner von Clausewitz in Frankreich, der Generalissimus, Feldmarschall, Marschall von Frankreich, Ferdinand Frosch, ja, der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte im Ersten Weltkrieg an der Westfront, wie wir das genannt haben, also die Streitkräfte in Frankreich. Frosch hat Clausewitz komplett verstümmelt. Er zum Beispiel ist er hergegangen, hat das erste Mal gesagt, also die Dialektik, die brauchen wir mal gar nicht. Es ist so, als wenn ich aus dem Meer das Wasser ablasse, ja. Und dann sind alle Fische auf dem Trockenen. Und dementsprechend ist Frosch auch militärisch gescheitert. Ja. Dieses Blutbad, das da an der Westfront angerichtet worden ist im Ersten Weltkrieg, das geht im Wesentlichen darauf, dass also Frosch Clausewitz nicht verstanden hat, auch die anderen führenden Militärs Großbritanniens, auch der USA, das alles nicht verstanden haben und dann ihre Soldaten regelrecht selbst abgeschlachtet haben. Abdullah. Ja. So, aber die Politiker, die haben das kapiert. Und dann gab es noch jemanden, der hat es auch verstanden gehabt, einen Engländer. Julian Corbett. Der sagt uns hier in Deutschland gar nichts. Wenn sie einen Brockhaus aufschlagen oder Meyers oder so, den finden sie gar nicht. Den finden sie bei Wikipedia, aber nur als englischen Artikel. Und wenn sie eine Google-Übersetzung einschalten, dann kriegen sie also das so eine Art Horror. Ja, unverständlich. So, also er ist nur als Spezialisten bekannt, also Militärhistoriker, da ist er durchaus bekannt und wird also herangezogen, um bestimmte Fragestellungen zu klären. Und Julian Corbett war von Hause aus Jurist, hat sich dann der Geschichtswissenschaft zugewandt, war also Experte in englischer Marinegeschichte, vor allen Dingen des elisabethanischen Zeitalters, also Sir Francis Drake und seine Maßnahmen. Und Julian Corbett war der Führer des Kriegstagebuches der Royal Navy. Vor und dann später, also im Ersten Weltkrieg, ja. Er hat also das Kriegstagebuch der Royal Navy geschrieben, also quasi die offizielle Geschichte der Royal Navy im Ersten Weltkrieg geschrieben. Und hat noch etwas gemacht. Er hat sich sehr, sehr intensiv mit Clausewitz befasst. Und hat also einen großen Aufwand betrieben, um Clausewitz, der Landkrieg erklärt, auf die Seekriegsführung zu übertragen. Und er hat ihn verstanden und hat der Royal Navy eine Strategie vorgeschrieben. Mit dieser Strategie haben die Briten letztlich den Ersten Weltkrieg militärisch gewonnen. Das war da diese Blockade, diese Fernblockade, an der ja Deutschland letztlich im Ersten Weltkrieg gescheitert ist. Das heißt also, Clausewitz hat dann eine unglaubliche Wirkmächtigkeit entwickelt, und zwar gegen uns. Weil man im Ausland ihn mehr verstanden hat und mehr angewandt hat als im Inland. Das ist also eine bemerkenswerte Tatsache und sollte uns eine Lehre sein für die Zukunft. So, jetzt können wir natürlich sagen, der Mann hat ja im 19. Jahrhundert gelebt, 1831 gestorben. Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht mal gezogene Gewehrläufe. Da haben die noch mit Flinten aufeinander geschossen. Reichweite 250 Meter. Ein typisches Feldgeschütz hatte eine Reichweite von 700 Metern. Also was soll's. Wir leben heute im Atomzeitalter. Da werden von U-Booten aus 800 Meter Tiefe Atomraketen abgefeuert mit 10 gelenkten Sprengköpfen und dann ist sowieso alles vorbei. Nein, meine Damen und Herren, Clausewitz ist unabhängig von den technischen Möglichkeiten zeitlos, weil er eben nicht jemand ist, der eine praktische Handlungsanleitung produziert hat, sondern jemand ist, der eine Philosophie entwickelt hat. Eine Philosophie vorrangig des Krieges, aber die ohne die politische Seite überhaupt nicht verständlich ist. So, Clausewitz gilt als derjenige Militär, der eben die Bedeutung der Politik für den Krieg und damit eigentlich für alles begriffen hat. Und wenn man also Clausewitz liest, dann gibt es da verschiedene rote Fäden in seinem Buch. Unter anderem die Bedeutung der Politik. Unter anderem die Definition von Strategie und Taktik. Unter anderem der Zweck eines Krieges, der Zweck vom politischen Handeln, nämlich dem Gegner, dem Feind, seinen eigenen Willen aufzwängen. Also sich durchsetzen. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Und es zieht auch wie ein roter Faden durch, dass man ständig laufend seine Strategie, seinen Kriegsplan anpassen muss an die Realität. Also Clausewitz ist derjenige, der also ganz klar formuliert, ich werde nachher mal zitieren, der ganz klar formuliert, es gibt keinen festgelegten Plan, den ich dann quasi abrollen kann, sondern das geht nur immer bis zur ersten Kampfhandlung, zum ersten Gefecht. Und dann muss ich auch anhand der Realität, die sich laufend ändert, Clausewitz nennt das Totalerscheinungen, muss ich anhand dieser Totalerscheinungen meine Strategie, meinen Plan anpassen. Und das macht die deutschen Militärs trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit, trotz materieller Unterlegenheit so beweglich. Ja, weil sie sind nicht an einen schematischen, mechanischen Plan gebunden, sondern Clausewitz erzieht sie geradezu dazu, den Plan laufend an die Realität, an die Wirklichkeit anzupassen. Das wird durch einen Erziehungsprozess im deutschen Offizierskorps hervorgerufen und das nennt man bei der Bundeswehr Auftragstaktik. Man hatte dafür keinen Namen für. Es war einfach der Geist des preußisch-deutschen Militärs. Man hat es einfach so durchgeführt. Und Clausewitz war noch etwas. Er sagt, ja, der Feldherr, der mit seiner Strategie, die Strategie und der Feldherr, die müssen also mit in den Krieg ziehen. Und der Feldherr, der soll nahe am Gefechtsgeschehen führen, damit er beurteilen kann, wie die Lage wirklich ist und dann seine Strategie, seinen Kriegsplan anpassen kann. Also das Führen von vorne, wie wir das heute nennen, was also bei der Wehrmacht eine ganz große Rolle gespielt hat, das geht auf Clausewitz zurück. Das ist einer seiner philosophischen Erkenntnisse. Ich würde nämlich sagen, auch wenn Clausewitz sich im Militärwortschatz seiner Zeit ausdrückt, er ist immer ein Philosoph, egal was er sagt. Und das muss man erstmal verstanden haben, um ihn zu begreifen. So, also im Ausland versteht man ihn in der Politik, nicht im Militär. Und da sind wir bei einer Angelegenheit, bei einem Komplex, wo also viel über Clausewitz geschrieben und gesprochen wird. Da geht es nämlich um den Vernichtungsgedanken. Clausewitz ist derjenige, der also klar ausdrückt, Ziel in so einem Konflikt muss es sein, die lebendigen Hauptkräfte des Feindes, also die Masse der feindlichen Streitkräfte, zu vernichten. Damit man dann den Zweck des Krieges erfüllen kann, nämlich den Frieden. Und Frieden heißt immer, dem Feind seinen Willen aufzwingen. Und genau das hat man mit Deutschland gemacht. Ja, wir sind militärisch letztlich besiegt worden in zwei Weltkriegen. Man hat uns dann besetzt, unsere lebendigen Hauptkräfte vernichtet. Nicht im Ersten, aber im Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg wurde das ja auch von vielen Militärs als Fehler angesehen. Und hat dann uns den fremden Willen aufgezwungen. Das geht so weit, dass die jetzt sich an der Macht befindlichen deutschen Politiker diesen Zustand akzeptiert haben. Also nach Clausewitz also die vollständige Niederlage. Ja. Der Clausewitz sagt, es ist ja nicht nur so, dass man dem Feind seinen Willen aufzwingen muss, sondern da gibt es noch einen anderen Faktor, nämlich den Willen des Widerstands gegen den Feind. Den muss auch gebrochen werden. Und das hat man bei uns gemacht. Mit Erfolg. Das macht man laufend durch psychologische Kriegführung. Das ist also immer wieder wiederholt. Kann man jeden Tag die Zeitung aufschlagen oder das Fernsehen anschalten oder das Radio. Und dann kann man also diese psychologische Kriegführung gegen die Deutschen wahrnehmen. Und unsere Politiker, unsere Machthaber, die haben das akzeptiert. Die leben da drin. Das ist auch wiederum ein Teil dieser Clausewitzschen Philosophie, den Feind davon zu überzeugen, dass das, was ihm geschieht, für ihn gut ist. Ja, wenn man jetzt einen SPD- oder CDU-Politiker fragen würde, dann würden die sagen, das ist gut. Überleben. So, und da sind wir als SPD natürlich die Einzigen, wirklich die Einzigen, die sagen, nein. Ja, gibt ja denn diese nationalen Konkurrenzgruppen, Pro-Vereine, jetzt gibt es momentan eine AfD und dann gibt es die Republikaner, gab mal die DVU und Schill, genau, Herrn Schill gab es ja auch mal. Und die würden sagen, ja, machen wir lieber, was unsere schlauen Führer von CDU und SPD sagen, dann passiert uns nichts. Und deswegen wird die SPD auch so verfolgt, weil wir eben sagen, nein, wir sind diejenigen, die nicht den Willen haben, sich zu unterwerfen, das zu akzeptieren. Also diejenigen, die im Ersten, auch ohne das bewusst zu tun, Clausewitzsche Philosophie in die Politik hineintragen. So, jetzt habe ich da mal was vorbereitet zum Zitieren. Ich sagte ja, vergessen Sie Wikipedia, oder Duden, oder Brockhaus, oder Meyer. Ich habe mal eine moderne Definition von Strategie herausgesucht. Das wird toll. Bitte? Nee, das kann später, ja. So, eine moderne Definition von Strategie herausgesucht, die auf Clausewitz basiert und international anerkannt ist. So. Also nach Clausewitz ist Strategie der Einsatz jeglicher verfügbarer Mittel, vor allem des Mittels der Streitkräfte zu politischen Zwecken, mit dem Ziel, dem Gegner die eigene Politik und den eigenen Willen aufzuzwingen, beziehungsweise seinen Willen zu widerstehen. Das ist die jetzt international anerkannte Formulierung von Strategie, Definition, Bestimmung von Strategie, auf der Grundlage von Clausewitz, also modern ausgesprochen. Und das ist auch immer eines dieser Hauptprobleme, man versucht also ständig in irgendeiner Form solche zentralen Begriffe modern auszudrücken und entfernt sich dadurch. Man sollte also nach meiner Auffassung immer erstmal sich mit dem Original auseinandersetzen und anhand des Originals denn versuchen, das zu übertragen, aber sehr vorsichtig. Man darf das zwar nicht verzerren und leider wird es auch zu verzerrt. So. Kommen wir jetzt zu Clausewitz selber. Der sagt, der Krieg ist eine Abfolge von Gefechten. Mehrere Gefechte können auch durch große Schlachten zusammengefasst werden. Beide werden durch die Taktik bestimmt. Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der Mittel im Gefecht. Zweck des Gefechts ist der Sieg. Die Strategie ist die Lehre vom Gebrauch der Gefechte im Krieg. Sie muss dem ganzen kriegerischen Akt ein Ziel setzen. Zweck des Krieges ist der Frieden, in dem die politischen Ziele erreicht sind. So. Das kann man an vielen Stellen ähnlich, anders, aber immer genau so exakt formuliert vorfinden. Man stellt immer fest, dass er begriffen hat, dass ohne Politik keine militärische Strategie funktioniert. Das heißt also, es gibt eine politische Vorgabe, ja, Ziel, Zweck, und da muss das Ziel formuliert werden. Und ohne diese politische Vorgabe kann ich gar nicht handeln. Und das ist das Geniale bei Clausewitz, dass er eben das exakt erkannt hat und beschrieben hat. Und in seinem Buch festgehalten hat und hat halt eben dafür Sorge getragen, dass das Preußische und später das Deutsche Offizierskorps in diesem Sinne erzogen worden ist. Und wir wären gut beraten gewesen, unsere Politiker auch so auszubilden. Aber leider gibt es in der realen Politik nicht die Möglichkeit, so etwas durchzuführen. Und da sind wir jetzt auch schon bei dem Problem, dass wir also jetzt Clausewitz, der auch doch für viele etwas abstrakt ist, dass wir den mal übertragen in die Politik, auch in die aktuelle Situation in der Politik. So. Wir leben in einer sogenannten parlamentarischen Demokratie oder auch repräsentative Demokratie genannt. Der Parlamentarismus ist eine Herrschaftsmethode, eine Machtmethode, die im 17. Jahrhundert in England entwickelt wird. Aufgrund der historischen Ereignisse sich tradiert. Im 17. Jahrhundert haben wir in Deutschland einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Den 30-jährigen Krieg, 1618 bis 48. Die Engländer haben auch einen Bürgerkrieg, ungefähr von 1623 bis 1688, also 65 Jahre Bürgerkriegsauseinandersetzung. Da gibt es natürlich die Stufe der offen angewandten militärischen Gewalt, Feldschlachten mit Zehntausenden von bewaffneten Männern, die also versuchen, den Sieg zu erringen. Aber in der meisten Zeit wird dieser Bürgerkrieg anders ausgetragen. Und zwar in dem, was wir heute als Unterhaus bezeichnen, im House of Commons. In London, also im Parlament. Es gab ja auch damals diesen berühmten Versuch, dieser Gunpowder-Verschwörung, das Parlament in die Luft zu sprengen. So, und da sind wir jetzt bei dem, dass wir also begreifen müssen, Parlamentarismus ist kein Zeichen der Schwäche, sondern es ist nichts anders als eine zivilisierte Form des ständigen Bürgerkriegs. Im Mittelalter wurden die verschiedenen Interessen immer mit militärischer Gewalt ausgefochten. Das ist auch noch in der frühen Neuzeit häufig so. Und weil zum Beispiel in Deutschland keine entsprechende Einrichtung existierte, der Reichstag hat keinerlei Machtmöglichkeiten, Durchsetzungsvermögen, haben wir diesen fürchterlichen Bürgerkrieg, des 30-jährigen Kriegs, wo dann zwei Drittel der Deutschen oder drei Viertel der Deutschen ausgerottet werden. Und das passiert in England nicht. Weil die Engländer entdecken die Möglichkeit, über das Parlament nach bestimmten Regeln Bürgerkrieg zu führen, ohne dass Menschen physisch zu Schaden kommen. So, und alle großen Staaten, alle großen Völker haben Teilgruppen, die verschiedene Interessen haben, die in der Natur der Dinge liegen. Machen wir mal Beispiel. Ein Nordseefischer hat schon ein anderes Interesse als ein Ostseefischer. Und die Fischer insgesamt haben andere Interessen als die Bergbauern im Allgäu. Und diejenigen, die in einem Stahlwerk in Duisburg arbeiten, haben ganz andere Interessen als diese beiden Gruppen. Das heißt also, komplexe Völker mit komplexen Gesellschaften, die stark differenziert sind aufgrund halt eben der Natur der Dinge, haben unterschiedliche Interessen und diese Interessen müssen ausgeglichen werden. Und dazu benutzen die Engländer das Parlament. Und das ist die bessere Form nach meiner Auffassung, weil nach der Glorious Revolution 1688 haben die Engländer keine Revolution und keinen Bürgerkrieg mehr, sondern bis zum heutigen Tag ein stabiles inneres System. Wenn man mal jetzt die Staaten anschaut, wie Frankreich oder wie Deutschland, ja, da haben wir also 10, 15 grundlegende Wechsel im politischen System. Ja, die Franzosen haben 5 Republiken, 2 Kaiserreiche, 2 Militärdiktaturen, eine Besatzung und so weiter und so fort. Wenn wir uns nur an Deutschland denken, ja, das Heilige Reich, Rheinbund, Deutscher Bund, Norddeutscher Bund, Deutsches Reich, Weimarer Republik, Drittes Reich, Bundesrepublik, DDR und dann die gemeinsame, also ständig ein Wechsel im politischen System von grundlegender Natur. Das haben die Engländer nicht. Das ist stabil. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. So, und deswegen ist auch Parlamentarismus keine Angelegenheit der Schwäche. Das Parlament ist keine Quasselbude, in dem sich Schwächlinge gegenseitig ja, was Uninteressantes vortragen, also sie nichts zu sagen haben, sondern das Parlament ist der Kampfplatz in diesem Bürgerkrieg. Und es ist entscheidend, dass ich Einfluss habe auf die Gestaltung dieses Kampfplatzes, auf die Zusammensetzung, das heißt die Truppen, die sich da auseinandersetzen. So, und das geht nur über Wahlen. Das muss man mal kapieren. Und vor allem im nationalen Bereich in Deutschland muss man das kapieren. Das heißt also, die Wahlkämpfe sind nach Clausewitz gesprochen diese Feldzüge. Die einzelnen Maßnahmen im Wahlkampf, das sind die Gefechte. Beispielsweise, wenn ich zur Wahl antreten will in Bayern, muss ich 10.000 Unterschriften sammeln. Das ist ein Gefecht. Und dieses Gefecht muss organisiert, geplant und durchgeführt werden. Und es geht nur sinnvoll und vernünftig, wenn man das im clausewitzschen Sinne tut. Aber wenn wir den nationalen Folgen feststellen, vor allem auch in der NPD. Ach, ja, da ist eine Wahl. Überraschung. Ach, da müssen wir Unterschriften sammeln. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach, der Harry macht's. Und der Peter. Geht mal los. Sammelt mal schön. So, und das erlebe ich, seitdem ich in der NPD bin, seit 35 Jahren. Ja? Clausewitz lehrt uns, nee, liebe Freunde, schafft eine Struktur in der Partei, die strategisch plant und diesen strategischen Plan denn auch umsetzen kann. Kann man alles bei Clausewitz bis ins Detail nachlesen, wie das denn also zu geschehen hat. Muss man nur im Wortlaut übertragen. Aber er hat alles festgelegt. Ja? Muss ich immer auch vor Augen führen, es ist kein Rezept, keine Handlungsanweisung, man muss das selber kreativ tun. Clausewitz ist auch derjenige, der sagt, das Selbststudium ist das Entscheidende. Und er will also den Menschen, den Offiziersnachwuchs, oder in dem Fall wäre es dann der politische Nachwuchs, Führungsnachwuchs, die Möglichkeiten geben, im Selbststudium zu handeln. Weil nach seiner Auffassung das didaktisch pädagogisch die beste Methode ist, dass man überhaupt was kapiert, begreift. und dann auch wirklich anwenden kann. Und Clausewitz macht noch etwas. Er erzieht den Offiziersnachwuchs der Preußen zum Gebrauch der Beratung. Er sagt, nur wer die Theorie intensiv beherrscht, nur wer sich gründlich gebildet hat, ist überhaupt in der Lage, sich zu beraten. Jetzt kann man mal so ein politisches Beratungsgremium, können wir egal welche Partei nehmen, nehmen wir mal die NPD, und dann sehen wir, alle, die da reingewählt worden sind, haben natürlich keine clausewitzische Ausbildung. Also haben sie gar nicht die Befähigung, im clausewitzischen Sinne zu beraten. Entsprechend ist das durcheinander. Die können gar nicht zielgerichtet beraten und dann auch zielgerichtet Beschlüsse fassen, weil jeder sein Zeug erzählt und nicht die Realität abbildet. Jeder drückt dann da seine persönlichen Wünsche und Eindrücke aus. Ein heilloses Durcheinander. Keinerlei Zielgerichtetkeit. Und am Ende kommt nur Murks bei raus. Und deswegen scheitern die auch immer wieder. Genau weil diese Beratungskultur, die Clausewitz dem deutschen Militär anerzogen hat, fehlt. Da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie machst du das in der politischen Partei? Das sind ja alles gewählte Funktionäre. Da kannst du ja keinen Einfluss drauf nehmen auf den Willen der Wähler. Wäre tödlich. Das ist richtig. Aber ich kann beispielsweise eine Bildungskultur in der Partei installieren und sagen, na, ich gebe euch die Möglichkeit, Clausewitz und andere Dinge zu erlernen. Ihr könnt euren Wählern vor Ort sagen, guckt mal, ich war hier auf dem Ausbildungskurs bei der NPD, Bundesschulung, habe das mit Erfolg abgeschlossen und habe die und die Kenntnisse. Dann garantiere ich euch, da wird der eher gewählt, als derjenige, der nur eine große Klappe hat. So, und wenn wir das schaffen, und das werden wir tun, weil wir das ja nun angesteuert haben und bewusst auch umsetzen, und das passiert ja dann auch teilweise hier in diesem Raum, werden wir innerhalb der nächsten 10 Jahre, weil nur steter Tropfen hüllt den Stein, einen Grundstock an ausgebildeten Führungskräften haben, die befähigt sind, strategisch zu denken. Und damit auch strategisch zu handeln. Weil sie wissen, was im clausewitzischen Sinne Strategie ist, und weil sie wissen, im clausewitzischen Sinne sich zu beraten. Also zielgerichtet überhaupt etwas in die Wege zu leiten. Und das wird uns dann überlegen machen gegenüber jeder pseudonationalen Konkurrenz. Und es wird uns auch im Kampf gegen die Etablierten weiterbringen. Weil das, was ich ja gerade geschildert habe, ne? Überraschung, Wahlkampf, Unterschriften sammeln, was machen wir denn jetzt? Ne? Oh, Plakate eng, ja, da brauchen wir eine Genehmigung. Oh, wo kriegen wir die denn? Ja? Dass das aufhört, sondern dass die Partei auch strukturell mithilfe dieses ausgebildeten Personals sich anpasst an die Situation in einem Parlamentarismus, also den zivilisierten Bürgerkrieg auch wirklich führen kann. Und nicht nur improvisiert. Denn das ist das Hauptproblem. Die fehlende Erkenntnis auf der Grundlage von Clausewitz führt dazu, dass die Leute zwar eine unglaubliche Dynamik haben, das sind alles fleißige und gut wollende Menschen, die da also loslaufen und Unterschriften sammeln, Plakate hängen und Flugblätter verteilen und dergleichen mehr. Aber es geschieht alles mehr oder minder nur planlos. Einfach nur, weil sie so eine Art wie pavlovsche Hunde, so eine Art wie Puls bekommen haben. Und Clausewitz ist derjenige, der sagt, nee, wir sind keine pavlovschen Hunde. Gut, das kennt er nicht, ist klar. Wir müssen also uns vorbereiten und es muss sehr langfristig vorbereitet sein. Ansonsten werden wir scheitern. Und wie gesagt, es dauert wirklich 2 Jahrzehnte, damals oder 3 Jahrzehnte, wenn man so möchte, bis das preußische Offizierskorps so durchgebildet war, dass sie also dann mit Hilfe von Moltke an der Spitze, also dem Denker des Krieges, denn das auch umsetzen konnten. Ja, und das zum Erstaunen, also die ganze Welt hat nur Bauklötze gestaunt, wie das deutsche, das preußische Militär die Österreicher und dann die Franzosen weggefegt hat. Das war der Bildungsarbeit von Moltke zu verdanken, der Gerhard Clausewitz dem preußisch-deutschen Offizierskorps eingeimpft hat. So. Und noch ein bisschen Zeit. Heutige Politik. Also ich warne ausdrücklich dafür, davor zu glauben, der Clausewitz, weil er halt eben den Bereich des Militärs beschreibt, sei also nicht geeignet, im politischen Raum als Grundlage für Handeln zu dienen. Das ist also ein absoluter Fehler. Sondern weil er eine Philosophie entwickelt hat, ist er zeitlos. Ich muss nur verstanden haben, was er wirklich will. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich handeln. Und die Gegner des Deutschen Reiches, die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, die Politiker, die maßgebende Politik, haben das verstanden. Und auch heute, ein Negerpräsident Obama, ja, der hat mehr Ahnung von Clausewitz, selbst wenn er das gar nicht so richtig weiß, was er da eigentlich macht, aber der handelt im klausischen Sinne zielstrebig. Und deswegen beherrschen die Amerikaner auch die Welt. Und wir nicht. Hätte ja die Option gegeben, wenn wir den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, dass wir die Supermacht geworden wären. Aber wir sind an uns selber gescheitert. Weil unsere politischen Verantwortlichen nicht ansatzweise die clausewitzsche Philosophie herangezogen haben, die haben es auch nicht in Betracht gezogen, sich damit zu befassen. Das war für die, naja, das war für die dummen Militärs so ungefähr. Ne? Aber im Ausland ist das genau erkannt worden. Und das hat dazu geführt, dass die eben die Welt beherrschen und wir nicht. Und deswegen sitzen wir hier. Weil wir in der Situation sind, müssen wir um die, das Überleben des eigenen Volkes kämpfen, weil wir von einer multikulturellen Vernichtungsgesellschaft bedroht sind. Aber ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, Clausewitz gibt die Antworten und sich bei uns die Strukturen zu bilden, mit Hilfe seiner Aussagen aus dieser Situation herauszufinden. So, was ist der Zweck in einer parlamentarischen Demokratie, im Parlamentarismus? Der Zweck ist, dass ich am permanenten Bürgerkrieg teilnehmen kann, dass ich Macht ausüben kann, dass ich Macht erringe. Das heißt also, mein Ziel muss immer sein, die Mehrheit zu erringen. Und wenn ich eine 0, sowieso Partei bin, das ist die Ausgangslage der NPD, dann würde ich überhaupt erstmal in dieses Parlament reinkommen. Erstmal überhaupt mal einen Fuß in die Türe stellen. Und jetzt, da kommen wir zum nächsten Problem, was wir dann in den eigenen Reihen haben. Da kommen all diejenigen, die sagen, naja, wenn du ins Parlament gehst, dann wirst du verzaubert. Dann mutierst du zum Etablierten. Es gibt 500 Mandate, kommunale Mandate der NPD. Ich kenne keinen einzigen NPD-Mandatsinhaber, der mutiert ist. Und auf einmal ein Etablierter wurde. Über Nacht quasi. So eine Art Puppenbildung oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder irgend so etwas. Ja? Das gibt es gar nicht. Aber im Gegenteil, ich war nun einige Jahre, oder sagen wir selber, seit 2006 begleite ich den Udo Vogt in der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick von Berlin. Das ist ein Stahlbad. Und die Menschen, die da hingehen an die vorderste Front des Bürgerkrieges, die werden eher noch bestärkt und nicht geschwächt. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe erlebt, dass Leute zusammenbrechen unter der Last und dann einfach nichts mehr tun. Das habe ich erlebt. Aber dass einer mutiert ist, verpuppt ist zum Etablierten, das habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht gibt es was bei den Republikanern. Aber da wird mir auch kein prominenter Fall bekannt. Nein, das ist ein Stahlbad und das ist die vorderste Front des Bürgerkrieges. Und da muss ich dann meinen Mann bzw. meiner Frau stehen. Da muss ich mich gegen die Etablierten durchsetzen. Und da muss ich diese Möglichkeit nutzen, die Optionen, die mir dadurch zuteil werden, heranziehen, um noch mehr Mandate zu bekommen. Ja, letztlich muss ich dann sehen, dass ich irgendwann die Mehrheit da habe. Wenn ich die Mehrheit habe, dann kann ich bestimmen. Ich will nochmal an einem bestimmten Punkt das klar machen, welche Bedeutung das hat in einem sogenannten starken Staat, relativ starken Staat, wie das Immanuel Wallerstein ausgedrückt wird. Der versteht unter dem starken Staat nicht eine Diktatur, wo ein Führer, ein Caudillo oder Konduktore irgendwas dem Volke predigt, sondern er versteht unter einem starken Staat so ein System, so ein parlamentarisches System nach britischem Muster oder ähnlichem Muster, so wie wir es halt im atlantischen, nordatlantischen Raum haben, wo also viele daran beteiligt sind und viele mitwirken, wo es auch nicht einfach ist, den Common Sense, also den allgemeinen Grundeinstellung zu finden, aber wo das immer wieder gelingt, das versteht unter starken Staat. Das versteht unter starken Staat, dass da eine Bürokratie ist, also berufsmäßig Menschen den politischen Willen umsetzen. Und dass die auch ein Militär haben, beispielsweise, das ja auch mehr oder minder ein Teil der Bürokratie ist, gewaltsam politische Ziele zu verwirklichen. Ja, und es ist kein Widerspruch, dass Demokraten Gewalt anwenden. Das schließt sich nicht aus. Diejenigen, die sich Demokraten nennen, tun zwar immer so, als wenn sie alles gewaltlos erreichen wollten, aber in der Realität wenden die knallhart Gewalt an. Und wenn es sein muss, werden sie Kinder mit Napalmbomben bewerfen. Da kennen die keine Gnade und kein Erbarmen. Wir haben all diese Bilder gesehen, die hässlichen Bilder aus dem Vietnamkrieg, und die haben auch daraus gelernt. Inzwischen sehen wir die Bilder nicht mehr. Wenn da in Afghanistan ein Bundeswehroberst anruft, und dann kommen ein paar F-15 vorbei und schmeißen den Idioten ein bisschen Napalm auf die Birne, dann sehen wir nichts davon. Wir hören vielleicht davon. Aber wir sehen nicht mehr diese schrecklichen Bilder, die wir im Vietnamkrieg hatten. Wieso Idioten? Ja, Taliban, also Islamisten. Ja. Also wenn ich so bescheuert bin und dann einen Tanklastwagen raube und glaube, der Allah bringt mir alles umsonst und so weiter und so fort, dann bin ich ein Idiot. Wenn ich die technischen Möglichkeiten des Feindes kenne, das kennen die nicht. Die glauben also, Allah bringt ihnen alles. Und hat er gerade den Tanklastwagen gebracht. Und auf einmal kommt der Amerikaner mit seiner Napalmbombe und dann ist Sendeschluss. Ja? So, in dem Sinne. Ja, in dem Sinne, ja. Also nicht begreifen, wie die Realität ist, weil sie in einer eigenen virtuellen Welt leben des Islamismus. Ja? Also die virtuelle Welt des Islamismus ist für mich eine idiotische Welt. So, was ist die Realität? Ja. Und wir werden auch erleben, dass beispielsweise die KSK, die Kommandospezialkräfte der Bundeswehr, das sind die Zielfahnder der Nordatlantiker. So, die KSK spürt den Taliban auf, also sie ortet ihn, sie schnappt ihn bei Nacht und Nebel und dann wacht er auf in einem amerikanischen Folterlager. Die Amerikaner machen dann die Drecksarbeit. Dann wird er nach Guantanamo geschafft und wenn er da ins Maul aufreißt, dann wird's ihm gestoppt. Knallhart. Ja? Und wir Deutschen haben das am eigenen Leibe erleben müssen. Ja, diese Folterlager, diese Todeslager, Modell Elmira im amerikanischen Bürgerkrieg, das waren die Rheinwiesen und ähnliche Einrichtungen. Und Folter, denken wir an Schwäbisch Hall, ja, wo die Angehörigen der Leibstandarte Adolf Hitler gefoltert wurden, wegen dieser Malmedy-Geschichte. Das ist für die normal. Das schließt sich nicht aus. Ich kann Demokrat sein und trotzdem meine Feinde foltern, umbringen, verstümmeln und sonst was mit denen machen. Ja. Wenn Mehrheitswille, ne? Alle sind dafür. Oder die Mehrheit ist dafür, das zu tun. Da gibt es nämlich einen allgemeinen Willen in Großbritannien, in den USA, das zu tun. Dann passiert das so. Das hat mit Stärke und Schwäche nichts zu tun. Das muss man begreifen hier im nationalen Bereich, dass nicht die Form das Entscheidende ist, sondern der politische Wille. So, wenn ich will, dass Deutschland befreit wird, und wenn ich begriffen habe, dass das über ein Parlament geht, dann gehe ich da rein und kämpfe da für das deutsche Volk. Und spinne mir nicht irgendeine Sonderwelt zusammen, wo ich dann im deutschen Wald rumlaufe und was ich, das Moos bespreche oder sonstigen Irrsinn veranstalte. Im deutschen Wald will ich den Krieg gegen den Feind nicht gewinnen. Ja, leider. Wäre schön, wenn alle gehen in den Wald und dann wird der Krieg gewonnen. Ist nicht so. Nein, der Krieg wird in den Parlamenten geführt. Ich muss begreifen, Parlamentarismus ist eine zivilisierte Form des Bürgerkriegs ohne Anwendung massiver physischer Gewalt, also ohne den Einsatz militärischer Mittel. Es werden eine andere Form der Auseinandersetzung gewählt, vor allem psychische Mittel, psychische Gewalt wird angewandt. Ja. Der Gegner wird diffamiert, diskriminiert, ausgegrenzt, beleidigt. Ja. Die Front der Demokraten gegen die Nazis, diese Brut, die sich hier breit gemacht hat, die hier die Luft verpestet und sonst was die uns also da für Süßigkeiten andichten. Und da wird gekämpft. Und da muss ich begreifen, jeder Wahlkampf, das ist kein Ritual, sondern das ist also die Form, die sich herausgebildet hat im Rahmen des Parlamentarismus in England, dass man also ab und zu einen bestimmten Austausch vornimmt, also eine Art Durchsetzung, eine Art darwinistischer Durchsetzungsveranstaltung durchführt, nach gewissen Regeln, das ist der Wahlkampf, wo ich dann das Parlament neu zusammensetze, also die Karten, wenn man so will, neu mische. Der Wahlkampf ist also dieses, nach Clausewitz dann die Feldzüge, die einzelnen Maßnahmen, die Gefechte. Und ich muss es erlernen, das anzuwenden, nach Clausewitz. Und nicht Überraschung, ach, Wahlkampf, muss ich Unterschriften sammeln? Ja, was mache ich denn jetzt? Oder Plakate hängen. Oh, ich muss doch was verteilen. Was tue ich denn jetzt? Ach, da muss ich das Flugblatt, ja, wo denn? Und so weiter und so fort, also wie wir das kennen. Sondern das muss alles langfristig vorbereitet werden. Da muss die Struktur der Partei dementsprechend ausgerichtet sein. Und dann werden wir das auch meistern. Und die normale Struktur, die uns ja per Gesetz vorgeschrieben wird, die ist dafür gar nicht geeignet. Sondern es muss eine Expertenstruktur gebildet werden, neben der politischen Struktur, wo die Experten, und so geschieht es auch beim Feind immer, wo die Experten den Politikern sagen, wo der Weg denn hinzugehen hat. Da kann ich nicht als Politiker drüber jammern, da habt ihr ja quasi die Kontrolle verloren, aber es ist so. Und in England, in den USA und so weiter, da ist es ganz normal. Die hören auf ihre Experten und die haben ja trotzdem die Macht. Die politische Verantwortung behalten sie ja. Wenn die Experten Scheiße bauen, dann sind die Herrschaften ja dran, die politisch Verantwortlichen. Und dann werden natürlich auch die Experten auf den Mond geschossen. Ja, also es hat kein Interesse daran zu versagen, sondern alle wollen also erfolgreich sein. Und deswegen funktioniert das System. Das können wir in Deutschland genauso machen, wie das im Ausland gemacht wird. Und wir können das auch wie so eine Struktur in der NPD errichten, dann werden wir auch erfolgreich sein. Und der Schlüssel liegt bei Clausewitz. Und nach Clausewitz müssen wir vor allem erstmal die Theorie vermitteln, unserem Führungsnachwuchs, ihm befähigen, sich zu beraten und dann das Erlernte in die Wirklichkeit umzusetzen. 3 Schritte. In 10 Jahren müssen wir so weit sein, dass wir die Partei durchgebildet haben und dann so handeln können. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht Ihnen jetzt eine Massenschulung machen und dann können die das alle oder sowas. Ja? Sondern nach Clausewitz Selbststudium. Das heißt also, man benötigt auch Lebenserfahrung und Fehler machen, um halt eben zu lernen. Ich kann also nicht jetzt sagen, so 14 Tage, jetzt hast du den Clausewitz drauf und jetzt gewinn mal den Krieg. Das wird nicht funktionieren. Weil Clausewitz selber sagt, nein, ihr müsst laufend eure Strategie, euren Plan anpassen an die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ändert sich permanent. Totalerscheinungen. Die sind nicht ausschaltbar. Ja, gib mal ein Beispiel, ganz einfach. Ich muss Unterschriften sammeln und jetzt gibt's also Dauerregen. Das kann ich nicht planen. Ich muss darauf reagieren, vor Ort. Und weil es Dauerregen gegeben hat, gibt es Hochwasser. Und diejenigen, die potenziell also eine Unterschrift leisten können, die haben kein Interesse daran, bei mir eine Unterschrift abzugeben, weil sie haben ein Hochwasserproblem. Das kann ich nicht planen. Da muss ich vor Ort vernünftig reagieren können. Das kann ich nur dann, wenn ich Clausewitz verstanden habe und wenn ich mich dann anpasse an die neue Situation. Und vielleicht Schwerpunkt verlagere. Oder andere Mittel wähle, je nachdem, was mir also vor Ort die Lage sagt. nach einer gründlichen Analyse. So, ich habe hier so eine Handreichung ausgearbeitet. Das wird auch mit Sicherheit diejenige Handreichung sein, die in Zukunft die Führungskräfte, Schüler der NPD bekommen werden. Auf Grundlage dessen werden sie auch geprüft werden. Und dann wollen wir hoffen, dass wir das, was ich jetzt als Vision aufgezeigt habe, wirklich in 10 Jahren umgesetzt haben und strategisch ausgebildetes Führungskräftepersonal besitzen und dann auch anders handeln und dass wir diese ganzen Verluste, Reibungsverluste, die wir momentan erzielen, durch fehlendes strategisches Verständnis, durch fehlende Planung, vernünftige Planung, dass wir das dann ausgeschaltet haben und wesentlich kampfkräftiger dadurch auch werden. Denn darum geht es im Endeffekt auch, nämlich kampfkräftiger werden durch Bildung. Das ist einer der Schlüssel, um erfolgreich zu sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit.